Die Terrorwelle rollte und in Amerika wuchs die Sorge, der Bund könne sich nicht länger mit Einzelpersonen begnügen, sondern es darauf anlegen, den Staat zu unterwandern. Was, wenn es der Black Hand letztlich nicht ums Geld ginge, sondern um Macht? Vielleicht, so mutmaßte ein Autor in der Zeitschrift Collier's, standen die einzelnen Gruppen nicht bloß miteinander in Kontakt und koordinierten ihre Aktionen, sondern warteten inzwischen auch auf den elektrisierenden Griff nach der Exekutive durch die Alta Mafia. Und dann folgt die Hölle. Diese Angst hielt sich hartnäckig. Selbst der Commissioner war nicht vor ihr gefeit. Falls eine leitende Hand die Banden miteinander verschmolz, sagte er, mit welchem Ungeheuer müssten wir es dann aufnehmen? Es erfolgreich zu bekämpfen, wäre unmöglich. Tatsächlich hatte der Bund bereits amerikanische Städte übernommen. Wer im Jahre 1906 nach Hillsville, Pennsylvania fuhr, der fand dort eine Stadt vor, die ganz im Dienste der Black Hand stand. Einwanderer kamen nach Hillsville auf der Suche nach Arbeit in den Steinbrüchen von der Carbone Limestone Company, die damals zu den größten der Welt zählten. Das Städtchen verfügte über alle üblichen Einrichtungen, einen Bürgermeister, eine Polizei, ausgeliehen vom nahen Clinton County, Gesetze und Statuen wie überall sonst in Amerika. Doch in Hillsville, das von seinen Einwohnern Helltown genannt wurde, herrschte in Wahrheit ein gewisser Joe Bagnato, der örtliche Anführer der Black Hand. An jedem Zahltag wartete Bagnato ein paar Meter neben dem Fenster, an dem die Bergleute ihre Lohnumschläge erhielten, und jeder musste seinen Umschlag öffnen und Bagnato seinen Anteil aushändigen. Das geforderte Geld, berichtete die New York Times, entsprach dem Preis von Leben und Freiheit bis zum nächsten Zahltag. Arbeiter, denen es gelang, in den örtlichen Banken etwas anzusparen, verschwanden regelmäßig, ohne eine Spur zu hinterlassen. Einige Tage danach gingen Wechsel über den gesamten Betrag auf ihren Sparkonten ein, bis zum letzten Penny. Gingen die Kinder von Helltown in den Hügeln nahe der Steinbrüche Himbeeren pflücken, hielten sie sich bewusst von den Aufschüttungen überall an den Hängen fern, den Gräbern derer, die nicht bezahlt hatten. »Da oben sind Leute vergraben, aber keiner weiß wo«, sagte ein Bergarbeiter. »Die Black Hand kontrolliert alles.« Die Polizei war überfordert und in der Unterzahl. Fanden sie das Opfer eines Dago-Mords, legten sie die Leiche an den Straßenrand, damit Freunde und Verwandte sie abholen konnten. Oft wurden keinerlei Ermittlungen eingeleitet. Hunderte Einwanderer flohen vor Angst aus der Stadt und zurück nach Italien. »Ich lebte in Angst«, klagte ein Bewohner. »Wir alle fürchteten um unser Leben.«